Denken wir uns doch mal rein ins alte Rom oder vielleicht besser gleich gehen antikes Athen? Egal. Gewiss dürfte zumindest sein, sämtliche moralischen Vorstellungen von richtig und falsch waren damals noch nicht von christlicher Scheinheiligkeit verseucht. Das heißt, es gab dementsprechend kein derartig konnotiertes Sündenkonzept. Und ja, sicherlich, es existieren wohl mehr bis minder konkrete Vorstellungen davon, was als extrem verwerflich und damit indes, wahrscheinlich teilweise eher personenbezogen, geahndet werden musste, allerdings fernab teuflischer Versuchungen, unheilbar böser Seelen und des Ansatzes, Menschen via solch perverser Methoden selbst in ihren eigenen Wänden und sogar ihren Träumen zu versklaven zu suchen. Und heute? Uns vermeintlich Aufgeklärte packt manchmal nach wie vor die Furcht, wenn wir laut der Kriterien eines widerwillig erfahrenen Religionsunterrichts des demselben zugrunde liegenden idiotischen Dogmas und seiner unserer Familien infiltrierenden hinterhältigen Tentakeln zu unkeusche Gedanken hegen, während wir die sexuellen Übergriffe, ihre Machtpositionen rigoros ausnutzender Priesterhorden zwar murrend, doch hinnehmend, dass Täter maximal versetzt werden, einigermaßen devot akzeptieren, anstatt endlich die Eskapaden der Wurzeln des Black Metal dahingehend formschön imitierend, alle Kirchen und sonstigen, insbesondere katholischen Unterdrückungspaläste endgültig und irreversibel niederzubrennen und ergo zu eliminieren.